Kapitel 11. Jannik sitzt auf einem Stuhl. Seine Hände und Füße sind gefesselt und über dem Mund hat er ein Stück Klebeband. Hinter ihm steht Uwe mit dem Messer. Neben ihm holt Sven gerade die zerbrochene Statue und das Päckchen mit dem weißen Pulver aus Janniks Rucksack. »Schau mal hier«, sagt Sven zu Uwe. »Was hast du vorhin gesagt? Die Kinder wissen nicht, was in der Statue ist? Na, was sagst du jetzt?« Uwe gibt keine Antwort. Er hält Jannik das Messer wieder an den Hals. »Jetzt hör mal gut zu, Kleiner!« Jannik kann vor Angst nicht richtig denken. »Ich will eine klare Antwort von dir hören. Hast du mich verstanden?« »Ja, ja, ja«, macht Janniks Kopf. »Und das soll heißen, ich tue alles, was sie wollen.« Uwe nimmt mit der freien Hand ein Stück von der zerbrochenen Statue und hält sie Jannik vor die Nase. »Weiß außer dir noch jemand etwas davon?« fragt er. »Nein, nein, nein«, macht Janniks Kopf. »Und das bedeutet, ich sage alles, was sie von mir hören wollen, wenn sie nur dieses schreckliche Messer nicht mehr an meinen Hals halten.« »So ist es gut«, sagt Uwe. »Sehr gut.« »Na schön. Vielleicht weiß es wirklich niemand«, sagt Sven. »Aber er weiß es. Und er hat unsere Gesichter gesehen. Ist dir klar, was das bedeutet?« »Was?« sagt Uwe. »Du meinst doch nicht etwa...« »Doch«, sagt Sven und nimmt Uwe das Messer weg. »Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Wenn wir ihn leben lassen, können wir auch gleich direkt zur Polizei gehen.« »Bitte, Sven, das können wir nicht machen. Das ist Mord.